Mädchen saß weinend im Garten, im Grase lag schlummernd ihr Kind. In ihren schwarzbraunen Locken spielt kühlend der Abendwind. Sie saß so sinnenträumend, so arm, so geisterbleich, und Wolken zogen traurig und Wellen schlug der Teich. Sie saß so sinnenträumend, so arm, so geisterbleich, und Wolken zogen traurig und Wellen schlug der Teich. Mariechen, du liebes Mariechen, lass alles nur dieses sein. Kannst noch einen anderen kriegen, der Schildwach steht ganz allein. Ein Schifflein kam gefahren und Heinrich schwang den Hut. Ade, mein Herz allerliebste, dir war ich einstmals gut. Ein Schifflein kam gefahren und Heinrich schwang den Hut. Ade, mein Herz allerliebste, dir war ich einstmals gut. Da öffnet das Kind seine Augen, schaut fragend die Mutter an. Willst du mir das Leben denn rauben? Bin ich denn schuld daran? Nein, nein, wir wollen leben, wir beide, du und ich. Dem Vater sei vergeben, wie glücklich machst du mich. Nein, nein, wir wollen leben, wir beide, du und ich. Dem Vater sei vergeben, wie glücklich machst du mich.